Frau Winters aus Dublin, Irland. Dublin ist die Hauptstadt von Irland. Es liegt an der Ostküste. Es ist eine riesige große Stadt. Es hat 1 Million Einwohner. Das ist groß, wenn man vergleicht es mit Cork zum Beispiel, unsere zweite größte Stadt. Das hat nur 200 Einwohner. Es ist eine riesige große Stadt. Das macht manchmal total Chaos, wenn man über Verkehrsmittel spricht. Es gibt eine sehr gute organisierte Busverkehr, öffentliches Verkehrsmittel und auch ein Zugsystem. Sie haben sogar ein ganz schnelles System wie in Paris und das funktioniert sehr gut. Der Stadt ist zum großen Teil eine Verwaltungsstadt, aber es hat auch alle mögliche Industrie, insbesondere elektronische Sachen und auch eine riesige große Universität. Es ist sehr beliebt vom Touristen, weil es innerhalb von der Stadt eine Menge Sachen zu besuchen hat, eine Menge Möglichkeiten, viele alte Gebäude, viele historische Sachen zu sehen. Es hat eine riesige Buchhandlung, ein von die ältesten in Europa, sagt man, wo man alte, sehr alte Bücher vom 6. und 7. Jahrhunderts sehen kann. Freizeitangebot in Dublin ist ausgezeichnet. Es gibt alle möglichen Sportarten und auch insbesondere diese irische Sportarten wie irisch Fußball und Hurling und alle diese Sachen. Die Atmosphäre für Leute, dass die aus Ausland kommen, ist eine sehr lebendige Stadt. Manchmal laut, die Leute sprechen immer miteinander auch und die sind sehr freundlich und sehr hilfreich.